Abschnitt 34 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 34, die oldenburgischen Spielerprozesse, Teil 5. Vorsitzender: Nun, Meier, machen Sie es sich klar. Ihre Aussage ist von schwerwiegendster Bedeutung und steht im direkten Gegensatz zu drei anderen beschworenen Zeugenaussagen. Sie können Ihre Aussage jetzt noch ändern. Ich frage Sie also nochmals. Wollen Sie mit voller Bestimmtheit sagen, dass Herr Minister Rustrat in den Jahren 1899 und 1900 sehr oft im hiesigen Zivilcasino Lustige Sieben gespielt hat? Zeuge: Jawohl, ich halte meine Aussage aufrecht. Vorsitzender: Ist es auch richtig, dass die Herren Ihnen oftmals 3 bis 5 Mark gegeben haben, damit Sie sich aus dem Spiellokal entfernen? Zeuge: Nein, aber aus Ihren Blicken konnte ich entnehmen, dass die Herren meine Entfernung aus dem Lokal wünschten. Vorsitzender: Haben Sie gesehen, dass die Herren Silbergeld auf die Erde geworfen haben? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe aber oftmals nach Beendigung des Spiels Geld auf dem Fußboden gefunden. Vorsitzender: War das nur Silbergeld oder auch Gold? Zeuge: Nur Silbergeld. Vorsitzender: Wie lange haben die Herren gewöhnlich gespielt? Zeuge: Bis 12 Uhr nachts, bisweilen auch länger. Vorsitzender: Wie erklären Sie es sich aber, dass 3 der von Ihnen bezeichneten Herren beschworen haben, Sie haben in der fraglichen Zeit niemals mit dem Herrn Minister Lustige Sieben gespielt? Zeuge: Ich habe die Wahrheit gesagt. Vorsitzender: Der Gerichtshof hat beschlossen, die Aussage des Zeugen Meier zu protokollieren. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Ich habe vorher eine Frage an den Zeugen Meier zu stellen. Ist es richtig, Meier, dass Sie gestern Abend in der hiesigen Gastwirtschaft Meier erklärt haben, Sie seien gestern bei Ihrer Vernehmung befangen gewesen, da Sie sowohl den Herrn Staatsanwalt als auch 3 Ihnen gegenüber sitzende Richter oftmals im Casino bedient haben, während diese Lustige Sieben spielten? Große Bewegung im Zuhörerraum. Zeuge: Das ist richtig. Vorsitzender: Haben Sie den Herrn Staatsanwalt im Casino Lustige Sieben spielen sehen? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Können Sie die Richter bezeichnen, die im Casino Lustige Sieben gespielt haben? Zeuge: Richter waren es nicht, nur Referendare. Vorsitzender: Sie sollen doch aber gesagt haben, Ihnen gegenüber sitzende 3 Richter. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Der Zeuge, der nicht juristisch gebildet ist, hält naturgemäß alle Herren, die auf der Erhöhung des Richtertisches sitzen, für Richter. Vorsitzender: Er hat doch aber ausdrücklich gesagt, ihm gegenüber sitzende 3 Richter. Zeuge Meier: Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Vorsitzender: Welchen Referendar haben Sie spielen sehen? Zeuge: Ich sehe heute nur einen von diesen Herren. Der Zeuge bezeichnete den gestern als Zeugen vernommenen Referendar Christians. Nebenkläger Minister Rustrat: Ich bemerke, dass Herr Referendar Christians gestern zunächst gar nicht im Saale gewesen ist, da er als Zeuge geladen war. Nach seiner Vernehmung hat er aber nicht auf der Erhöhung des Richtertisches, sondern im Zeugenraum gesessen. Der Gerichtshof beschloss, den Referendar Christians sofort als Zeugen zu vernehmen. Referendar Christians: Ich war in den Jahren 1899, 1900 noch Student und in dieser Zeit nur einige Male vorübergehend in Oldenburg. Jedenfalls habe ich im Oktober 1902 zum ersten Male das hiesige Zivilcasino betreten. Vorsitzender: Das wissen Sie genau? Zeuge: Ganz genau. Vorsitzender: Nun, Meier, was sagen Sie dazu? Meier: Ich sage die Wahrheit. Vorsitzender: Sie haben doch aber gehört, dass der Herr Referendar 1899-1900 nicht in Oldenburg war. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Der Zeuge Meyer ist im Herbst 1901 auch einige Zeit Kellner im Casino gewesen. Vielleicht irrt sich der Zeuge in der Zeit. Meyer: Das ist möglich. Vorsitzender: Herr Referendar Christians, haben Sie im Herbst 1901 im Casino Lustige Sieben gespielt? Zeuge: Nein, das weiß ich ganz bestimmt. Vorsitzender: Nun, Meyer, wollen Sie trotzdem Ihre Aussage aufrechterhalten? Zeuge: Jawohl, ich habe die Wahrheit gesagt. Staatsanwalt Dr. Fimmen: Da auch ich in die Sache hineingezogen worden bin, so beantrage ich, mich ebenfalls als Zeugen zu vernehmen. Der Gerichtshof gab diesem Antrage statt. Der Staatsanwalt entledigte sich seiner Robe und trat vor den Richtertisch, während Staatsanwalt Dr. Becker den Platz des Staatsanwalts einnahm. Staatsanwalt Dr. Fimmen bekundete als Zeuge: Ich war in den Jahren 1899-1900 Referendar oder Akzessist, wie man es früher nannte. Ich wurde im Juli 1901 Regierungsassessor, im Oktober 1901 Gerichtsassessor. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich während meiner Referendarzeit mit anderen Referendaren mehrfach im hiesigen Zivilcasino Lustige Sieben gespielt habe. Mit dem Herrn Minister habe ich niemals gespielt. Ich habe auch niemals gehört, dass der Herr Minister als Oberstaatsanwalt oder gar als Minister Lustige Sieben gespielt hat. Hätte der Herr Minister dies getan, dann bin ich überzeugt, ich würde das angesichts der hiesigen kleinstädtischen Verhältnisse gehört haben. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Haben Sie gehört, dass Herr Minister Rustrat bis in die neueste Zeit gepokert hat, wobei Einsätze bis zu 100 Mark gemocht worden seien? Zeuge: Nein. Verteidiger: Haben Sie gehört, dass der Herr Minister sich dem Würfelspiel hingegeben hat? Staatsanwalt Dr. Fimmen hatte augenscheinlich diese Frage nicht gehört, denn er verließ in diesem Augenblick den Saal, um sich wieder seine Robe anzuziehen und seinen Platz als Staatsanwalt einzunehmen. Es wurde darauf die gesamte Aussage des Zeugen Meyer in ausführlichster Weise protokolliert. Nachdem dies geschehen, beantragte Rechtsanwalt Dr. Sprenger auch seine Aussage zu protokollieren. Der Gerichtshof beschloss nach kurzer Beratung, diesen Antrag abzulehnen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Ich beantrage, der protokollierten Aussage des Zeugen Meyer hinzuzufügen: Ich habe deshalb bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Sprenger mich nicht so bestimmt ausgedrückt, da ich infolge der scharfen Vorhaltungen des Rechtsanwalts Dr. Sprenger etwas stutzig geworden bin. Vorsitzender: Meyer, wollen Sie, dass Ihrer protokollarischen Aussage noch etwas hinzugefügt werde? Zeuge: Nein, es steht ja alles drin. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Ich muss trotzdem auf meinem Antrag beharren. Der Zeuge ist nicht in der Lage, die Bedeutung meines Antrages zu erkennen. Ich beantrage eventuell einen Gerichtsbeschluss. Vorsitzender: Wenn der Zeuge erklärt, er wünscht seiner protokollarischen Aussage nichts weiter hinzuzufügen, dann können wir es doch nicht tun. Verteidiger: Dann bitte ich, mir zu gestatten, dem Zeugen meinen beantragten Zusatz vorhalten zu dürfen. Der Vorsitzende gestaltete das dem Verteidiger. Darauf erklärte der Zeuge, er wünsche, dass dieser Satz ins Protokoll aufgenommen werde. Der Vorsitzende ließ nunmehr dem Zeugen Meyer seine protokollarische Aussage vorlesen. Vorsitzender: Nun, Meyer, ich halte Ihnen noch einmal vor, dass in dem einen Falle drei, in dem anderen Falle ein Zeuge das gerade Gegenteil beschworen, was Sie ausgesagt haben. Ich frage Sie nochmals, wollen Sie trotzdem Ihre Aussage aufrechterhalten? Sie haben jetzt noch Zeit, Ihre Aussage zu ändern. Meyer: Ich halte meine Aussage aufrecht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Vorsitzender: Ist hierzu ein Antrag zu stellen? Der Staatsanwalt und die Verteidiger erklären, dass sie keine weiteren Anträge zu stellen haben. Vorsitzender: Der Gerichtshof hat beschlossen, den Zeugen in Haft zu nehmen. Kellner Meyer ist abzuführen. Große Bewegung im Zuhörerraum. Zwei im Saale postierte Polizeibeamte führten den Zeugen ab. Vorsitzender: Die Vernehmung des Herrn Rechtsanwalts Dr. Sprenger als Zeugen hat es fraglich erscheinen lassen, ob Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger noch weiter die Verteidigung wird führen können. Der Gerichtshof wird hierüber Beschluss fassen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz: Ich muss dringend bitten, Herrn Rechtsanwalt Dr. Sprenger weiter als Verteidiger zuzulassen. Ein sachlicher Grund, dass Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger von der Verteidigung ausgeschlossen wird, liegt nicht vor. Ich habe nur eine untergeordnete Rolle in der Verteidigung, und zwar deshalb, weil ich erst sehr spät eingetreten bin. Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger ist dagegen aufs Genaueste mit allen Einzelheiten vertraut. Die Verteidigung wäre daher beschränkt, wenn Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger von der Verteidigung ausgeschlossen werden würde. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich bitte um eine Pause. Wir Verteidiger sind genötigt, in eine sehr wichtige Beratung einzutreten. Es trat eine Pause ein. Nach Wiedereröffnung der Verhandlung nahm das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich als Verteidiger in dieser Sache persönlichen Verletzungen ausgesetzt bin. Diese persönlichen Verletzungen würden mich von der Ausübung meiner Amtspflichten nicht abhalten, wenn dadurch die Sache nicht geschädigt werden würde. Ich lege daher mein Amt nieder. Große Bewegung im Zuhörerraum. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herz. Ich habe folgende Erklärung abzugeben. Sowohl im Laufe des Vorverfahrens als auch während der Hauptverhandlung ist eine Anzahl außergewöhnlicher Maßnahmen und Entscheidungen ergangen, welche die Verteidigung illusorisch machen. Die Verteidigung hat nicht die Absicht, ihr Amt fortzuführen, dessen tatsächliche Ausübung ihr unmöglich gemacht ist. Die unterzeichneten Verteidiger erklären somit die Niederlegung ihres Amtes. Der Angeklagte hat uns folgende Erklärung gegeben. Ich erkläre hiermit, dass ich die sämtlichen von meinen Verteidigern gestellten Beweisanträge zurückziehe und auf die Gegenwart der Zeugen verzichte, da meine Verteidiger sich zur Fortführung der Verteidigung außerstande erklärt haben. Ich selbst vermag, entkräftet durch mangelhafte Verpflegung und 11-stündige Zwangsarbeit während der letzten 2 Monate, der Verhandlung nicht zu folgen und halte eine Zeugenvernehmung ohne einen vertrauten, nicht oldenburgischen Rechtsbeistand für gänzlich bedeutungslos. Ich werde eine Erklärung in diesem Prozesse nicht mehr abgeben. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender, auch ich habe eine Erklärung abzugeben. Ich bemerke, dass es mir ferngelegen hat, irgendjemanden zu verletzen. Auch ist die Verteidigung in keiner Weise beschränkt worden. Wenn ein Vorwurf gegen die Leitung der Verhandlung gerichtet sein soll, so weise ich diesen als vollständig unbegründet zurück. Der Gerichtshof hat jeden Antrag der Verteidigung in eingehendster Weise geprüft. Staatsanwalt Dr. Fimmen. Ich erkläre ebenfalls, dass mir jede Verletzung ferngelegen hat. Eine Beschränkung der Verteidigung im Vorverfahren hat auch nicht stattgefunden. Eine Aushändigung der Prozessakten konnte ich allerdings nicht gewähren. Herr Rechtsanwalt Sprenger erklärte mir privatim, dass die Art des Prozesses eine gewisse Schärfe mit sich bringe. Rechtsanwalt Dr. Sprenger. Ich bin entfernt, dem Herrn Vorsitzenden oder dem Herrn Staatsanwalt einen Vorwurf zu machen. Ich erkenne an, dass die Art des Prozesses eine gewisse Schärfe in sich schließt. Ich fühle mich aber verletzt über meine Behandlung als Zeuge. Dieser Vorwurf trifft ganz besonders den Nebenkläger, Herrn Minister Rustrat. Letzterer erklärte im Oldenburgischen Landtage, wir werden ja sehen, ob der Zeuge das, was er bei einem Bremer Rechtsanwalt zu Protokoll gegeben, aufrechterhalten wird. Tatsache ist aber, dass der Zeuge Meyer über seine bei mir zu Protokoll gegebene Aussage erst weit hinausgegangen ist, und zwar wohl in der Hauptsache deshalb, weil ich dem Zeugen die schärfsten Vorhaltungen gemacht und ihn auf die Folgen, die ihn treffen könnten, aufmerksam gemacht habe. Wir Bremer Rechtsanwälte sind etwas hoffärtige Leute. Wir erachten das, was wir in unserem Büro zu Protokoll nehmen, für genau ebenso feststehend wie den Inhalt eines gerichtlichen Protokolls. Aus diesem Grunde gehen wir bei der Protokollierung von Zeugenaussagen mit der strengsten Sorgfalt zu Werke. Ich weiß nicht, ob dasselbe Verfahren von den Oldenburger Anwälten beobachtet wird. Trotz alledem wurde ich von dem Herrn Nebenkläger in der erwähnten Weise angegriffen. Der Herr Nebenkläger hätte sich ja bei mir nach dem Zustandekommen der protokollarischen Erklärung erkundigen können. Ich habe keinerlei Geheimnisse. Meine Akten stehen mit Erlaubnis meiner Klienten jedermann zur Einsicht frei. Nebenkläger Minister Rustrat. Ich finde es sehr eigentümlich, dass, nachdem im Residenzboten fortwährend geschrieben wurde, ein Strafantrag ist uns sehr erwünscht, dann werden wir unsere Behauptungen vor Gericht beweisen, man plötzlich auf alle weiteren Beweise verzichtet. Es ist behauptet worden, ich habe bis in die letzte Zeit, noch 1903, lustige 7 mit jungen Referendaren gespielt. Ja, es ist behauptet worden, ich hätte beim Examen mit den jungen Referendaren gekneipt und alsdann mit ihnen gescheut. Den Beweis ist man aber vollständig schuldig geblieben. Ich bemerke, dass Herr Rechtsanwalt Sprenger die Aussagen des Zeugen Meyer in dem Prozess Kruse als eine Tatsache vorgebracht hat. Wäre dies nicht geschehen, dann wäre dieser Prozess und der ganze Skandal nicht gewesen. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Ich erwidere, was ich bereits als Zeuge gesagt habe. Ich habe es sofort bezweifelt, dass Herr Minister Rustrat bei der Examenfeier mit den jungen Referendaren gekneipt und alsdann mit diesen zusammen gescheut hat. All die anderen Aussagen hat doch aber der Zeuge Meyer mit vollster Bestimmtheit aufrechterhalten. Ja, er ist sogar noch darüber hinausgegangen. Jedenfalls ist doch erwiesen, dass der Herr Minister bis in die jüngste Zeit gepokert hat. Ich war jedenfalls genötigt, im Prozess Kruse die Aussagen Meyers vorzubringen. Nebenkläger Minister Rustrat: Ich beantrage noch Frau Biermann zu vernehmen. Diese wird bekunden, dass Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger zu einigen Artikeln des Residenzboten in Beziehungen steht. Allgemeine Bewegung. Rechtsanwalt Dr. Sprenger: Heute Morgen bereits ist mir ein solches Gerücht zu Ohren gekommen. Ich ersuche daher ebenfalls dringend, Frau Biermann als Zeugin zu vernehmen. Ich kann mir nicht denken, dass Frau Biermann dies bekunden wird. Sollte sie es dennoch tun, dann lege ich selbstverständlich mein Mandat auch für Biermann nieder. Ich erkläre, dass ich weder direkt noch indirekt zu einem Artikel des Residenzboten in irgendeiner Beziehung stehe. Ich habe wiederholt erklärt, dass ich den Ton des Residenzboten für geschmacklos halte und seine Haltung aufs Schärfste missbillige. Das kann mich aber nicht hindern, für die Redakteure die Verteidigung zu führen. Als ich allerdings sah, in welch schneller Weise die Strafanzeige gegen Minister Rustrat von der hiesigen Staatsanwaltschaft erledigt wurde, da sagte ich zu Biermann: Da Sie die Strafanzeige einmal gemacht haben, so müssen Sie die Sache auch weiter verfolgen. Rechtsanwalt Dr. Herz: Ich kann dem Herrn Kollegen Sprenger nur bestätigen, dass er sich stets missbilligend über die Haltung des Residenzboten geäußert hat. Ich hatte aber die Empfindung, es bestand die Absicht, Herrn Kollegen Sprenger aus der Verteidigung herauszudrängen. Deshalb ist hauptsächlich seine Zeugenladung beantragt worden. Vorsitzender: Ich weiß nicht, gegen wen sich dieser Vorwurf richtet. Ich muss doch aber bemerken, dass die Vernehmung des Herrn Rechtsanwalts Sprenger als Zeuge geboten war. Das ist doch wohl jedem einleuchtend. Meine Absicht war es nicht, Herrn Rechtsanwalt Sprenger aus der Verteidigung hinauszudrängen. Der beste Beweis hierfür ist, dass ich ihn nachher noch als Verteidiger zuließ. Später sind mir erst Bedenken aufgestoßen, ob es zulässig ist, dass Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger weiter die Verteidigung führt. Staatsanwalt Dr. Fimmen: Ich muss den Vorwurf als unbegründet bezeichnen, dass die Strafanzeige Biermanns von der hiesigen Staatsanwaltschaft nicht genügend geprüft worden sei. Vorsitzender: Nun, Angeklagter, sind Sie damit einverstanden, dass wir weiter verhandeln, oder beantragen Sie die Aussetzung der Verhandlung, damit Sie sich nach einem neuen Verteidiger bemühen können? Angeklagter: Ich kann gar keine Erklärung abgeben. Vorsitzender: Ja, Sie müssen uns eine Erklärung geben. Wir müssen doch auf die eine oder andere Weise die Sache zu Ende bringen. Angeklagter: Ich bin zu erschöpft. Ich kann keine Erklärung abgeben. Der Gerichtshof zog sich zur Beratung zurück. Nach wenigen Minuten trat der Gerichtshof wieder in den Saal. Der Vorsitzende verkündete: Der Gerichtshof hat beschlossen, den Antrag auf Vernehmung der Frau Biermann abzulehnen und um 5 Uhr nachmittags die Verhandlung fortzusetzen. Die Zeugen sind sämtlich entlassen. Nach Wiedereröffnung der Sitzung nahm sogleich das Wort Staatsanwalt Dr. Fimmen: Wer geglaubt hat, es würden in diesem Prozess sensationelle Enthüllungen zutage treten, wird gründlich enttäuscht sein. Selten hat wohl ein Prozess einen solchen Ausgang genommen wie der gegenwärtige. Es ist in dem Residenzboten behauptet worden, Minister Rustrat habe in der Verhandlung wider Dr. Ries Biermann wissentlich einen Meineid geleistet, denn er habe unter Eid erklärt, er habe seit 13 bis 14 Jahren nicht mehr gespielt und er habe nur im Casino gespielt. Es könne aber aufs Bestimmteste nachgewiesen werden, dass der Minister noch bis in die neueste Zeit leidenschaftlich dem Glücksspiel gefrönt und zumeist die Bank gehalten habe. Monatelang wurde vom Angeklagten im Residenzboten geschrieben, er sei in der Lage, den striktesten Beweis für seine Behauptungen zu erbringen. Der Angeklagte war aber nicht in der Lage, auch nur einen Zeugen für seine Behauptung namhaft zu machen. Der Staatsanwalt ging näher auf den Inhalt der zur Anklage stehenden Artikel ein und äußerte alsdann: Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger hat allerdings als Zeuge bekundet, er, der in dem Prozess Dr. Ries Biermann Verteidiger war, habe die Empfindung, dass der Minister unter seinem Eide erklärt habe, er habe seit 13 bis 14 Jahren nicht mehr und auch nur im Casino gespielt. Allein der Vorsitzende dieser Verhandlung, Herr Landgerichtsdirektor Bödecker, hat als Zeuge bekundet, er erinnere sich einer solchen Aussage des Ministers nicht. Wäre es geschehen, dann würde es ihm noch im Gedächtnis sein. Soweit ihm erinnerlich, lag zu solcher Frage an den Minister keine Veranlassung vor. Herr Landrichter Dr. Klaue, der in dieser Verhandlung Referent, also zu ganz besonderer Aufmerksamkeit verpflichtet war, hat sich dieser Bekundung vollständig angeschlossen. In einem Artikel hat der Angeklagte dem Herrn Minister den Vorwurf gemacht, dass er im Landtage die Unwahrheit gesagt habe. Auch hierfür ist kein Beweis erbracht worden. Die gesamten Vorwürfe stützten sich auf die Zeugen Laturnus und Meyer. Die Aussage des Ersteren kommt überhaupt nicht in Betracht. Bezüglich des Meyer hat der Gerichtshof sich ja bereits entschieden, indem er beschlossen hat, den Zeugen wegen Verdachts des wissentlichen oder fahrlässigen Meineids zu verhaften. Es widerstrebt mir, da Herr Rechtsanwalt Dr. Sprenger nicht hier ist, auf dessen Protokollierung näher einzugehen. Aber ich kann doch nicht umhin, meinen Befremden auszudrücken, dass man die Aussagen der Zeugen Laturnus und Meyer in öffentlicher Gerichtssitzung mitteilte und sie somit in die Welt hinausposaunte, ohne nähere Erkundigungen einzuziehen. Der Angeklagte ist jeden Beweis für seine ungeheuerlichen Behauptungen vollständig schuldig geblieben. Es ist im Gegenteil erwiesen worden, dass der Herr Minister weder in der Gerichtssitzung wie der Dr. Ries Biermann noch im Landtage eine Unwahrheit gesagt hat. Zugegeben ist nur, dass der Minister in den letzten Jahren im Casino bisweilen gepokert hat. Da von der Verteidigung beantragt worden ist, den Kriminalkommissar von Manteuffel, Berlin, als Sachverständigen zu befragen, ob Pokern ein Glücksspiel ist, so will ich mich darüber nur in Kürze äußern. Ich halte Pokern, zumal wenn es im Kreise von gesellschaftlich Gleichgestellten gespielt wird, für kein Glücksspiel. Das Reichsgericht hat über diese Frage noch keine Entscheidung getroffen. Es hat aber entschieden, ein Glücksspiel ist nicht vorhanden, sobald das Spiel nicht vom Zufall, sondern von einer gewissen Geschicklichkeit abhängt. Beim Pokern ist aber eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich. Ich wiederhole, der Angeklagte hat in keinem Punkte den Beweis der Wahrheit zu führen vermocht. Er ist also aufgrund des § 186 des Strafgesetzbuches zu bestrafen. Bei der Strafzumessung ist zu erwägen, die Schwere der Beleidigungen und der Umstand, dass der Angeklagte die Artikel aus Skandalsucht veröffentlicht hat, ohne sich irgendwie zu erkundigen, ob die Behauptungen wahr seien. Es ist ferner zu erwägen, dass dem höchsten Justizbeamten des Landes wissentlicher Meineid, also wohl die schwerste Beleidigung, zum Vorwurf gemacht worden ist. Dadurch hat aber auch der Angeklagte die öffentliche Autorität in schwerster Weise erschüttert. Ich beantrage eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr 3 Monaten, Publikationsbefugnis für den beleidigten Herrn Minister und außerdem dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Nebenkläger Minister Rustrat, sein Vertreter Rechtsanwalt Wisser und selbstverständlich auch die Verteidiger waren zur Verhandlung nicht erschienen. Vorsitzender, Angeklagter, haben Sie noch etwas anzuführen? Angeklagte, der körperlich sehr heruntergekommen aussah, antwortete mit einem vernehmlichen Nein. Nach etwa halbstündiger Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Erk, folgendes Urteil. Der Gerichtshof hat den Angeklagten der zweifachen Beleidigung des Ministers Rustrat im Sinne des § 186 des Strafgesetzbuchs für schuldig erachtet und ihn, einschließlich der gegen den Angeklagten am 28. September 1904 erkannten Gefängnisstrafe von 1 Monat zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Dem beleidigten Herrn Minister ist Publikationsbefugnis in den Oldenburgischen Anzeigen und im Residenzboten zugesprochen worden. Es ist dem Minister Rustrat in 2 Artikeln des Residenzboten vom Angeklagten der Vorwurf gemacht worden, er habe einen Meineid geleistet und im Landtag die Unwahrheit gesagt. Für beide Behauptungen ist der Beweis der Wahrheit nicht erbracht worden. Die beiden vernommenen Richter, die in der Verhandlung wieder Dr. Ries Biermann, der eine als Vorsitzender, der andere als Referent fungiert, haben in durchaus glaubwürdiger Weise bekundet, dass der Minister die behauptete Äußerung nicht getan hat. Damit fällt auch der Vorwurf, dass der Minister sich der Unwahrhaftigkeit im Landtage schuldig gemacht habe. Der Bekundung des Zeugen Meyer hat der Gerichtshof keinen Glauben geschenkt, zumal sie im direkten Gegensatz zu den Bekundungen der Zeugen Schmidt, Dr. Schleppegrell und Becker steht und der Zeuge Meyer heute außerdem zu einem durchaus glaubhaften Zeugen in einen direkten Gegensatz getreten ist. Es ist nur erwiesen, dass der Minister nach 1896 im Casino gepokert hat. Der Gerichtshof ist aber auch der Ansicht, dass Pokern kein Glücksspiel ist, da dabei nicht der blinde Zufall, sondern eine gewisse Geschicklichkeit entscheidet. Jedenfalls ist nicht erwiesen, dass der Minister als Oberstaatsanwalt und Minister lustige Sieben gespielt hat. Bei der Strafzumessung war zu erwägen, dass der Angeklagte dem höchsten Justizbeamten des Landes den schwersten Vorwurf, den man sich denken kann, den des Meineids gemacht und diesen Vorwurf erhoben hat, ohne sich zu vergewissern, ob er auf Wahrheit beruht. Strafmildernd ist erwogen worden, dass der Angeklagte in fremde Verhältnisse geradezu hineingedrängt wurde und auch nicht festgestellt ist, welche Einflüsse und Zuflüsterungen auf ihn eingewirkt haben. Angesichts dieser Erwägungen ist, wie geschehen, erkannt und sind dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. Anfang April 1905 hatte sich Biermann wegen derselben Beleidigung und auch wegen Beleidigung des Rechtsanwalts Wisser vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Oldenburg zu verantworten. Er wurde nach dreitägiger Verhandlung zu einer Gesamtstrafe von 1 Jahre 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Am 11. Juli 1905 begann vor dem Schwurgericht zu Bückeburg der Prozess wider den Kellner Meyer wegen missentlichen Meineids. Den Gerichtshof bildeten Landgerichtsrat Wippermann, Vorsitzender, Landgerichtsrat Reiche und Gerichtsassessor Dr. Zwitzers, Beisitzende. Die öffentliche Anklagebehörde vertraten Staatsanwalt Becker, Oldenburg, und preußischer Gerichtsassessor Westberge, Bückeburg. Die Verteidigung führten die Rechtsanwälte Dr. Sprenger, Bremen, Dr. Herz und Dr. Jonas, Altona. Da die beiden ersten Verteidiger als Zeugen benannt waren, so war Rechtsanwalt Steinemann, Stadthagen, zum Offizialverteidiger ernannt. Der Angeklagte Meyer war am 31. Oktober 1883 in Walle bei Bremen geboren. Er war ein mittelgroßer, kräftig gebauter, hübscher junger Mann mit schön frisiertem goldblonden Haar. Sein Gesicht war fast bartlos. Er sah auffallend blass aus, die lange Untersuchungshaft schien nicht ohne Einfluss auf ihn geblieben zu sein. Der Angeklagte Meyer gab auf Befragen des Vorsitzenden an. Er habe in Bremen die Volksschule besucht und frühzeitig seinen Vater verloren. Nach Beendigung der Schulzeit habe er sich zuerst in Bremen der Kellnerlaufbahn gewidmet. Er sei ziemlich weit herumgekommen, bis er schließlich nach Oldenburg in Stellung kam. Er war der einzige der Söhne seiner Stiefmutter, der dieser reichliche Unterstützung zukommen ließ. Vorsitzender, wie kamen Sie eigentlich in die Spielerangelegenheit hinein? Angeklagter, ich las im vorigen Jahre in der Zeitung, dass der jetzige Minister Hustrat seit einer bestimmten Zeit nicht mehr gespielt haben wollte und sprach darüber mit meinen Kollegen. Durch diese ist meine Kenntnis von der Sache an die Öffentlichkeit gekommen. Der Angeklagte gab alsdann an der Hand einer im Gerichtssaale angehängten Situationstafel nähere Auskünfte über die Örtlichkeiten und die Nischen im Oldenburger Zivilcasino. Vorsitzender: Sie waren am Buffet beschäftigt? Angeklagter: Nein, ich hatte das Buffet selbstständig übernommen und bediente die Herren selbst, so dass ich immer anwesend war. Vorsitzender: War der Verkehr im Zivilcasino sehr bedeutend? Angeklagter: Nein, ich konnte ihn leicht allein bewältigen. Im Anschluss hieran wurde das Protokoll über die Lokalbesichtigung in Oldenburg verlesen, in dem eingehend der Situationsplan erörtert war. An die Geschworenen wurden fotografische Aufnahmen verteilt, aus denen die Lage der einzelnen Nischen ersichtlich war. Vorsitzender: Wer verkehrte meistens in der Nische, in der hauptsächlich gespielt wurde? Angeklagter: Hauptsächlich der damalige Oberstaatsanwalt Ruhstrat, der Buchhändler Schmidt und der Zahnarzt Dr. Schleppegrell, die vereint immer miteinander spielten. Auch verschiedene andere Herren fanden sich dann und wann ein. Vorsitzender: Was spielten diese Herren vor allem? Angeklagter: Sie spielten meistens Skat, oft die ganze Nacht hindurch. Vorsitzender: Haben die Herren außer Skat auch noch ein anderes Spiel gespielt? Angeklagter: Ja, sie spielten im Anschluss an den Skat auch lustige Sieben. Vorsitzender: Haben Sie schon etwas von Pokern gehört? Angeklagter: Früher nicht, erst im Laufe der Verhandlung erfuhr ich davon. Vorsitzender: Sie wussten aber, dass lustige Sieben gespielt wurde. Wissen Sie das genau? Angeklagte. Jawohl. Im Anschluss hieran erklärte der Angeklagte die Spielweise der lustigen Sieben und zeichnete hierbei die Spielfigur auf. Der Vorsitzende fragte ihn eingehend über die Spielmethode. Vorsitzender. Also, Sie bleiben dabei, dass die erwähnten Herren im Anschluss an den Skat wiederholt lustige Sieben gespielt haben. Angeklagter. Jawohl. Vorsitzender. Angeklagter. Können Sie sich nicht irren, dass diese drei Herren dort lustige Sieben gespielt haben? Alle drei Herren haben unter ihrem Eide ausgesagt, dass das nicht der Fall gewesen ist. Angeklagter. Nein, ich irre mich nicht. Vorsitzender. Haben Sie vielleicht den Minister Rustrap mit seinem Bruder verwechselt? Angeklagte. Nein, ich kenne den Minister ganz genau. Vorsitzende. Wissen Sie genau, dass jeder der Herren als Bankhalter oder als Setzer beteiligt war? Angeklagte schwieg. Staatsanwalt Becker. Vielleicht ist die Frage besser so gestellt, ob es möglich ist, dass einer der Herren nur Zuschauer war. Angeklagte. Nein, das ist nicht möglich. Ich bin mir ganz klar darüber. Erregt. Ich habe stets die volle Wahrheit gesagt und kann nicht mehr sagen. Ich bin jetzt schon 7 Monate in Untersuchungshaft und schon ganz wirr. Vorsitzender. Skat und Pokern können Sie nicht verwechseln? Angeklagter. Nein. Vorsitzender. Auch nicht mit lustige Sieben? Angeklagter. Nein. Pokern wird mit Karten gespielt und lustige Sieben mit Würfeln. Vorsitzender. Wie ging es bei dem Spiel des Ministers Rustrat zu? Wurde wüst dabei getrunken? Angeklagter. Nein, im Allgemeinen ging es sehr mäßig zu. Vorsitzender. Ist dabei Sekt getrunken worden? Angeklagter. Nein. Vorsitzender. Wurde das Geld verächtlich herumgeworfen? Angeklagter. Ja, ich fand nach dem Spiel oft Geld. Vorsitzender. Auch nach dem Spiel des Ministers Rustrat? Angeklagter. Ja. Vorsitzender. Sind Sie von diesen Gästen oft angeschnauzt worden? Angeklagter. Ja, ich wurde öfter angeschnauzt. Ich sollte hinausgehen. Vorsitzender. Auch von der Gesellschaft des Ministers Rustrat? Angeklagter. Jawohl. Vorsitzender. Wie viel Trinkgelder hatten Sie nach einem solchen Spielabend? Angeklagter. 50 bis 60 Mark. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzende. So viel? Angeklagter. Allerdings mit dem, was auf die Erde fiel. Auf weiteres Befragen erklärte der Angeklagte, er habe seiner Mutter und seinem Bruder von dem Spiel im Zivilcasino Mitteilung gemacht. Er erinnere sich aber nicht mehr genau, was er erzählt habe. Auf Veranlassung von Laturnus war er zu Rechtsanwalt Dr. Sprenger gekommen. Vorsitzende. Wussten Sie, was Sie dort sollten? Angeklagter. Nein. Vorsitzender. Was sagte Ihnen Herr Dr. Sprenger? Angeklagter. Ob mir bekannt sei, dass Minister Rustrat im Oldenburger Casino gespielt habe. Vorsitzender. Sagte Ihnen Herr Dr. Sprenger, weshalb er das wissen wollte? Angeklagter. Nein. Vorsitzender. Ist Ihnen bekannt, dass Sie sich von einem Rechtsanwalt nicht auszufragen lassen brauchen? Angeklagter schwieg. Vorsitzender. Wie kam es, dass Sie vom Rausschmeißen und Geld an den Kopf werfen gesprochen haben, das doch mit dem Herrn Minister Rustrat nichts zu tun hatte? Angeklagter schwieg. Vorsitzender. Wie kam es, dass Sie sich sofort bereit erklärten, das Protokoll zu beschwören? Angeklagter. Das, was ich gesagt habe, war wahr. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Herz erklärte der Angeklagte. Rechtsanwalt Dr. Sprenger habe ihn wiederholt zu der größten Vorsicht ermahnt. Er habe ihm gesagt, dass die Sache vor das Gericht komme und Zeugen auftreten würden, die das gerade Gegenteil bekunden werden. Der Vorsitzende verlas hierauf die Aussagen, die der Angeklagte bei Dr. Sprenger zu Protokoll gegeben hatte und bemerkte. In dem Protokoll heißt es, es wurde viel und hoch gespielt, um Tausende. Wenn ich in die Nähe kam, wurde rausgerufen und mir Taler und 5-Mark-Stücke an den Kopf geworfen. Nach ihren früheren und heutigen Aussagen haben diese Mitteilungen mit Minister Rustrat nichts zu tun gehabt. Angeklagter. Ich habe das auch gar nicht so gesagt. Vorsitzender. Dann hätten Sie doch gegen das Protokoll, das Ihnen vorgelesen wurde, Einspruch erheben sollen. Angeklagter. So genau habe ich nicht darauf Acht gegeben. Vorsitzender, wie kam es nun, dass Sie sagten, es wurde viel und hoch gespielt? Angeklagter, es wurde so gespielt, dass ich annehmen musste, es handele sich um große Beträge. Ich habe aber immer erklärt, ich könne über Einzelheiten des Spiels des Ministers nichts Genaues sagen. Vorsitzende, Sie haben doch aber auch gesagt, der Minister habe mit Referendaren und Offizieren mehrere Male gespielt. Angeklagter, das ist richtig. Vorsitzende, Sie haben bei einer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter zugegeben, Sie hätten im Café Roland in Bremen geäußert, Sie haben Dr. Schleppegrell und den Buchhändler Schmidt als Mitspieler des Ministers angegeben. Wenn diese das Gegenteil behaupteten, dann befürchteten sie, verhaftet zu werden. Angeklagter, mit fast weinerlicher Stimme. Herr Präsident, es ist in der Untersuchung alles aufgeboten worden, um ein Geständnis von mir zu erpressen, so dass ich schließlich nicht mehr wusste, was ich sagte. Der Kriminalkommissar Böning hat so furchtbar auf mich eingeredet, dass ich schließlich alles zugab, was er mich fragte. Das ist auch beim Untersuchungsrichter zur Sprache gekommen. Ich bitte aber über das, was ich beim Untersuchungsrichter gesagt habe, nicht mehr vernommen zu werden. Vorsitzender, Sie haben überhaupt nicht nötig zu antworten. Angeklagter, ich will mich über alles vernehmen lassen, nur nicht über meine Aussagen beim Untersuchungsrichter. Im weiteren Verlauf der Verhandlung gab der Angeklagte zu, dass der Vorsitzende in der Strafkammerverhandlung gegen Schweinert in Oldenburg, Landgerichtsdirektor Erk, ihn wiederholt ermahnt habe, sich zu überlegen, was er sage. Es sei aber in einer Weise vernommen worden, dass er ganz verwirrt wurde. Wäre er in der Weise vernommen worden wie heute, dann wäre er wohl nicht verhaftet worden. Wenn er in Oldenburg in richtiger Weise vernommen worden und ihm Zeit zum Überlegen geblieben wäre, dann würde er erklärt haben, es ist möglich, dass ich mich bezüglich des Herrn Referendars Christians irre. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender, Sie sind infolge der Vernehmungen krank geworden? Angeklagter, ich wurde halskrank und der Krankenwärter sagte, das käme von der trockenen Luft im Gefängnis. Staatsanwalt Becker, es liegt mir daran, von dem Angeklagten zu erfahren, ob er den Minister Rustrat mehrere Male oder häufig die lustige Sieben habe spielen sehen. Angeklagter, ich kann das nicht auseinanderhalten. Für mich bleibt der Sinn derselbe. Als erster Zeuge wurde Redakteur von Busch, Oldenburg, vernommen. Dieser hatte der Verhandlung gegen den Redakteur Schweinert beigewohnt. Er bekundete, dem Angeklagten Meyer sei energisch ins Gewissen geredet worden, dieser sei aber nicht verstört gewesen. Die Frage, ob er glaube, dass der Angeklagte damals eingeschüchtert worden sei, verneinte der Zeuge. Er hatte die Empfindung, dass der Angeklagte für wahr hielt, was er damals aussagte. Zeuge Referendar Christians wiederholte seine früheren Aussagen, wonach er nicht mit dem Staatsanwalt Dr. Fimmen lustige Sieben gespielt habe. Es sollte darauf Mr. Rustrat als Zeuge vernommen werden. Die Verteidiger widersprachen einer Vereidigung und beantragten, dass die Vereidigung bis zum Schluss seiner Vernehmung ausgesetzt werde. Es sei festgestellt, dass Rustrat noch als Oberstaatsanwalt sich an Glücksspielen beteiligt und dass er zu Glücksspielen angestiftet habe. Das Gericht lehnte nach kurzer Beratung diesen Antrag der Verteidigung ab. Rustrat erklärte als Zeuge auf Befragen der Verteidigung, ob er listige Sieben zu spielen aufgehört, weil Hauptmann Pavel sich das Leben genommen hatte, dass dies nicht der Fall sei. Die weitere Frage der Verteidigung, ob er wegen der bevorstehenden Ernennung zum Staatsminister das Spielen der lustigen Sieben eingestellt habe, beantwortete Minister Rustrat mit einem entschiedenen Nein. Zahnarzt Dr. Med Schleppegrell erklärte, dass er in seinem Leben niemals gepokert oder lustige Sieben gespielt habe. Er sei ein Dutzfreund des Ministers Rustrat. In Oldenburg herrschen eigentümliche Gesellschaftsverhältnisse. Zum Schluss der Verhandlung wiesen die Verteidiger darauf hin, dass ein junger Kellner leicht verwechseln konnte, wer unter den Herren gespielt habe und welches Spiel gespielt wurde. Ende von Abschnitt 34.